Heiland steht mir da mit Trost zur Seite. Der Trübsal Feuer heiß, genug, es reinigt mich zu Gottes Preis. Doch nun wird sich der sündengroße Schuld vor mein Gesicht stellen. Gott wird deswegen doch kein Todesurteil fällen. Er gibt ein Ende den Versuchungsplagen, dass man sie kann ertragen.